Ab ca. 6.30 Uhr. Da kann sich aber noch ein bisschen was verschieben, deswegen schön aufmerksam zuhören. Ich habe einige DJs mittlerweile schon zum Interview mir akkreditiert und werde einige noch im Laufe bis 8 Uhr ans Mikrofon zerren. Ansonsten euch noch viel Spaß, ich bin Falk. Servus. We'll be right back. waren schon live von der Time Warp 2002 in Mannheim auf dem Maimarkt-Gelände. Ihr hört gerade den Floor 1. Wir haben wieder rübergeschalten. Richie Horton ist für euch da gerade am Start. Und es ist echt der Hammer. Auf Floor 2 gerade DJ Rush. Den will ich mir nachher auch nochmal, wenn ich Glück habe, ans Mikrofon zerren. Aber es ist wirklich gar nicht so einfach. Was wollte ich gerade sagen? Ja, also bombastisch, was hier wieder aufgebaut worden ist. Das ist wirklich, kann man nicht beschreiben. Das Ganze muss man wirklich einfach mal live gesehen haben. Es gibt auch mehrere Livestreams übers Internet, aber leider kann ich da euch jetzt keine Adressen nennen. Denn es waren so viele, konnte ich mir nicht merken. Echt der Hammer, was hier abgeht. Wenn ihr jetzt noch im Auto unterwegs seid, kein Problem. Also hier können noch jede Menge Leute rein, denn es sind ja 5 Floors, nicht nur ein Floor. Die beiden Main Floors, klar, da gibt es noch richtig progressives Techno. Dann gibt es noch einen House Floor und im Broadway, in der Diskothek Broadway, da gibt es Trance Music. Da liegt gerade Kai Tracid auf, danach Taler 2 XRC und dann DJ Duck, also sozusagen die Frankfurter Kante. Dann gibt es natürlich noch einen House Floor. Dort gerade, Moment, jetzt muss ich mal gucken, DJ Karotte am Start, ist ja auch schon eine richtige Größe, bekannt in allen möglichen Clubs. Ich sag nur das U in Frankfurt. Auf jeden Fall lohnt sich das Ganze noch hier vorbeizuschauen. Das dürft ihr eigentlich nicht verpassen, was hier abgeht. Wer also die Party verpasst, der ist wirklich selber schuld. Special Life live auf der Time Bomb 2002 in Mannheim auf dem Maimarktgelände. Und es geht wirklich rund weiter. Ich habe den nächsten DJ Nick neben mir. Oh Gott, Mensch, meine Stimme lässt auch schon langsam nach. Stell dich am besten mal selber vor. Hallo, ich bin der Kai. Hi Kai. Und mach Trance und Acid. Also ihr wisst schon, wer dann gemeint ist. Mr. Kai Trance direkt hier bei uns dabei. Weiß dann schon live bei der Live-Übertragung von der Time Warp 2002. Wie geht's dir? Ja, wunderbar. Ich habe gerade noch ein bisschen Boxen geguckt im Fernsehen und bin jetzt entspannt hierher gefahren und freue mich jetzt auf heiße 2 Stunden. Du legst heute im Broadway, glaube ich, auf dem Floor auf, oder? Ja, also uns, wie sagt man denn dazu eigentlich? Ich glaube Floor 3. Nein, die Leute, die noch Melodien drin haben, nicht nur Geräuschkulissen, die spielen im anderen Floor. Also letztes Jahr hatte ich ja hier mitten in der Halle aufgelegt und dieses Jahr ist das... Melodiosere. Ja, aber ich glaube, das passt auch ein bisschen besser. Also ich habe mir das Line-Up mal so angeguckt, ich habe mich erst ein bisschen geärgert und dann habe ich mir das Line-Up mal gesagt, Kai, ich weiß auch nicht, ob du da so glücklich wärst. Und denke, das ist eigentlich auch ganz egal, wo man da auflegt. Hauptsache, man hat da Leute, die irgendwie Spaß dran haben. Auf jeden Fall. Also ich habe den Eindruck, dass heute wirklich also eine Steigerung noch zu letzten Jahr zu sehen ist. Du warst jetzt vorhin nicht da, so um 9:30 war hier schon richtig Halligalli, auf gut Deutsch gesagt. Du bist jetzt auch mal so kurz vorbeigelaufen, hast die Leute gesehen. Wie ist dein Eindruck gewesen von den Leuten? Ich habe noch gar keine Leute gesehen. Ich bin ja nur durch den Backstage-Bereich hier rein. Da bist du. Und habe natürlich erstmal hier meine Kohle abgeholt. Nee, also ich habe noch keine Leute gesehen. Aber ich merke gerade so, dass viele Leute keinen Bock auf diese Kindergarten-Trance-Zeug mehr haben. Und das natürlich auch so ein bisschen auf den Sound, den so Leute wie ich machen, ist ja auch ein bisschen niederschlägt, weil das dann in die gleiche Kategorie mit reingeschlagen wird. Und gerade so, ich weiß, die Schranzer wollen das nicht hören, aber gerade der Schranzbereich, ich glaube schon, wieder vorne geht, weil man da halt auch mehr noch das Gefühl hat, dass die Leute das machen, weil sie halt Bock drauf haben und nicht, weil sie denken, jetzt eine schnelle Max verdienen. So. Und gerade im Kindergarten-Melodien-Trends hat man doch sehr oft das Gefühl, dass es nur gemacht wird, um die Kohle schnell gemacht zu verdienen. Ja doch, also habe ich auch den Eindruck, wenn man jetzt mal Viva einschaltet, da erscheinen doch wirklich viele Sachen, wo man diesen Eindruck bekommt. Was kann man von dir heute Abend hier erwarten? Ja, das habe ich mir auch überlegt, was ich jetzt spiele. Aber da ich ja dann so das Line-Up angeguckt habe, ich sage, okay, du kannst, egal was du machst, du passt eh nicht zu den Leuten, mit denen du spielst, also mach einfach dein Ding. Ich habe einmal meine Tasche mitgenommen. Da ist jetzt irgendwie von Techno bis ein bisschen House, ein bisschen Twisted Tracks und ein bisschen UK Trance alles drin und das werde ich da ein bisschen mischen. Ich finde das ja sowieso langweilig, wenn man da irgendwie 2 Stunden lang die gleichen Sound hört. Also ich finde, so ein Set muss sich bewegen und entwickeln und da müssen es Höhen und Tiefen geben. Ich sage immer, wer den Schatten nicht kennt, kann die Sonnenstrahlen nicht genießen oder so. Also wenn du halt irgendwelche eine schlechte Platte mal zwischendurch spielst absichtlich, also ich, dann hast du bei der nächsten Platte wieder richtig dieses Orgasmusgefühl, wenn es nach vorne geht. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass ich jetzt extra schlechte Platten reinmixe, aber ich denke, das ist so das, was es ausmacht. Und wenn man nur Orgasmus erlaubende Platten spielt, dann ist es auch langweilig. Dann wird der Orgasmus langsam negativ, auf gut Deutsch. Also es ist bunt gemischt, ein Programm heute für jeden auch ein bisschen mit was dabei. Was gibt es denn da momentan Aktuelles von dir, zum Beispiel Vinyl- und CD-mäßig? Also ich meine, ich von Sunshine Live bin schon recht gut informiert, aber die Hörer jetzt nicht unbedingt. Was ist momentan von dir Aktuelles am Start oder Trusted Tracks mäßig? Dann fangen wir doch, der Esel fängt ja immer mit sich zuerst an, deswegen fange ich erstmal mit Trusted Tracks an. Was gibt's denn da? Wir haben die Reload Fucking Society ist die nächste Trusted Tracks. Wir haben aus England eingekauft. Jetzt muss ich überlegen, ist es Judge Shoot? Ich weiß nicht. Irgendein ganz bekannter Engländer haben eingekauft. Ganz tolle Nummer. Werdet ihr auf jeden Fall montags erfahren bei Sunshine Light Pickup mit dem Warmduscher. Und bei mir gibt es neues, also das Album ist ja im Januar rausgekommen, was sich super verkauft. Also freut mich auch, gibt auch super gutes Feedback drauf. Dann kam irgendwie, dass die DJs alle gesagt haben, hier das eine Nummer auf dem Album, die gefällt uns allen. Wir tippen die jetzt einfach für die Dance Charts. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Es gab ja noch nicht mehr eine Vinyl, es gab ja nur diese Album-Vinyl. Also diese Sammlerbox, die irgendwie super teuer war, weil sie halt auch aufwendig ist. Und deswegen koppeln wir jetzt Trance und Acid aus. was jetzt mal keinen anspruchsvollen Text drin hat, sondern eigentlich nur die Message, Kai Tresset ist gleich Trance and Acid. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es dadurch auch erst erfahren, wie du zu deinem Namen überhaupt gekommen bist. Eine internetmäßige Repräsenz hast du die natürlich auch am Start, wenn die Leute über dich was nachlesen wollen, über die ganzen Tresset-Tracks, Releases. Schieß doch einfach mal los. Ganz einfach www.tresset.de. Forum ist sehr interessant, Gästebuch ist sehr interessant. Dann gibt es nochmal www.kaitresset.de und www.tressetracks.de und etliche Fanseiten, die man so finden kann. Dann, das Allerwichtigste muss ich natürlich sagen, die CD Trance and Acid kommt raus, glaube ich, am 28. oder 29. April. Und da ist ein Bonustitel drauf, der unveröffentlicht, Pure Acid. Und es gibt Tomcraft Remix und es gibt einen supergeilen Derb Remix. Alles klar, also könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Dann könnt ihr das Ganze Ende April auch im CD-Laden ersteigern, auf gut Deutsch gesagt. Dir wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß heute Abend hier auf der Time Warp. Und ich denke, den wirst du auch haben, wenn ich mir die Leute so angucke. Und viel Glück für den sozusagen kommenden Sommer. Dankeschön.